willst raus aus dieser Welt. Du musst raus aus dieser Welt. Das ist keine Welt für dich. Gib mir die Hand. Ich bring dich fort von hier. Du musst hier raus. Komm mit. Du hast Angst, Vater betrinkt sich. Und wenn die Wut kommt, stürzt er sich auf dich. Und schon wieder gibt es blaue Flecken. Du würdest hier am liebsten wie eine Katze weglecken oder wegstecken. Doch es geht nicht, die Wunde sitzt tief unten im Schritt. Es tut weh, du hoffst jeden Tag, dass die Schmerzen vergehen. Doch der Arzt sagt, dass es nicht einfach mit dir ist. Ohne Krankenkarte hilft er dir nicht. Du willst nicht wieder nach Hause, sonst gibt es wieder diesen Gürtel auf die Schnauze. Du sitzt im Park den ganzen Tag, auf das etwas Gutes kommen mag. Wie gesagt, Vater betrinkt sich, innerlich weinst du, äußerlich nicht. Denn das ist keine Welt für dich. Du willst da endlich raus, denn du hältst es nicht mehr aus. Und du fürchtest dich, das ist keine Welt für dich. Du willst da endlich raus, denn du hältst es nicht mehr aus. Und du fürchtest dich. Ab in die Gasse, Heroin kaufen. Ein Schuss, den musst du jetzt gebrauchen. Wieder heim, Vater muss schlagen. Doch durch die Droge kannst du's ertragen. Nur ein Schlag mitten ins Gesicht, er dringt in dich ein und du weinst, doch er merkt es nicht. Drogen sind stark, Schmerzen viel stärker. Vater wird aggressiv und noch härter. Doch du bist stumm. Und schon wieder spürst du nen Ruck, denn er geht tiefer. Schweiß auf der Stirn, der Gürtel tut weh. Und du fragst dich, was wird als nächstes geschehen? Wird er gehen? Lässt er dich stehen? Muss er die Fehler nochmal begehen? Ja, er begeht den Fehler seines Lebens. Blut auf dem Bett, du warst Jungfrau bis eben. Das ist keine Welt für dich. Du willst da endlich raus, denn du hältst es nicht mehr aus. Und du fürchtest dich, das ist keine Welt für dich. Du willst da endlich raus, denn du hältst es nicht mehr aus. Und du fürchtest dich, das ist keine Welt für dich. Du willst da endlich raus, denn du hältst es nicht mehr aus. Und du fürchtest dich, das ist keine Welt für dich. Du willst da endlich raus, denn du hältst es nicht mehr aus. Und du fürchtest dich, das ist keine Welt für dich. Oh. Komm mit. Wir müssen weg von hier. Schnell. Pack deine Koffer. Mach irgendwas. Scheißegal. Komm mit mir. Schnell. Komm mit. Lass ihn einfach so stehen. Scheißegal. Komm mit. Raus hier.